Willkommen an dieser Stelle, wie immer zum Sunday Service. Ich habe heute Musik für euch in der ersten Stunde mit Diplo. José González ist dabei und auch Brian Ferry. Und ja, natürlich noch viel, viel mehr hier in dieser Sendung. Wir hörten gerade eben ein schönes Stück namens Black Hair von einem gewissen Alex G. Dann da verbirgt sich Alex Giannascoli. Der kommt aus Philadelphia, ist gerade mal 21 Jahre jung und macht ziemlich spannende Musik, wie ich finde. Der Song gerade eben von seinem Album DSU. Und wenn die Gitarren so schön dissonant klingen, erinnert sich sehr an Porta Static oder auch die ja etwas ruhigere Version von Superchunk vielleicht. Und da die Songs alle sehr, sehr kurz sind hier drauf, hören wir nochmal hier einen Song von Alex G. Der heißt Harvey. Success for my body, success for my friend. Success is the only thing I understand. Head back home to the place I grew up. Give my medals to the ones that I love. I'll chase Harvey through the door in the wall. He says never catch me, never miss me at all. Rule comes down from the schönster Lo-Fi Indie-Pop mit viel Melodie und auch viel Herz dabei. Das war Alex G. mit seinem Song Harvey. Das Ganze vom Album DSU. Wofür DSU hier steht, habe ich überhaupt keine Ahnung, aber auf jeden Fall eine schöne Platte, die man sich gerne mal anhören kann, wenn man sonst keine Ideen hat für andere neue spannende Musik. Camon Tigre als nächstes von ihrem Album, welches einfach nur, nein, doch Camon Tigre betitelt ist, hören wir hier den Song Live as a Print. Tuxedo Jacket, genau. Yeah. Tigre hörten wir mit Live as a Print Tuxedo Jacket. Camontrica ist auch das Debütalbum dieser Band, die irgendwo aus dem Mittelmeerraum zu kommen scheint. Aber ob das nun irgendwie Tunesien ist oder Italien oder Frankreich oder sonst irgendwie einer dieser Anrainerstaaten, das bleibt hier im Dunkeln bei dieser Band, die ich wirklich musikalisch extrem spannend finde. Spannend ist auch das Lebenswerk von Robert Wyatt. Der hat früher bei Soft Machine getrommelt, dann bei Matching Mole mitgemischt und seit den 70er Jahren eigentlich auch Solo als Singer-Songwriter vor allen Dingen sehr erfolgreich geworden. Jetzt gibt es mit Different Every Time eine Compilation, die sein ganzes Werk sozusagen nochmal so ein bisschen biografisch aufarbeitet. Und da hören wir mal rein in einem Song von Matching Mole. Signed Curtain heißt dieser. Love first, and this is the second verse. never mind. It doesn't hurt, it only means that I lost faith in this song. Cause it won't help me reach you. Tja, Musik, die aus den 70ern stammt, Anfang der 70er, Matching Mole, altes Projekt von Robert White hier mit dem Song Signed Curtain, das Ganze zu hören auf seiner Compilation Different Every Time, wo wirklich ja, der große Robert White hier nochmal zu hören ist. Das ist eine tolle Platte, wird natürlich seinem Schaffen, die über 40 Jahre, die er Musik gemacht hat, nicht gerecht, aber wer da mal einsteigen möchte, so als Basic, sei das sehr, sehr empfohlen. Ansonsten natürlich sowieso alle Platten Robert Wyatt gehören in jeden gut sortierten Plattenschrank. Wo wir gerade so ein bisschen in die Vergangenheit getaucht sind, musikalisch. Hier zwar eine Band aus 2014, die aber schon ziemlich retro klingt, nämlich Richtung 60er. Hier kommen die Temples mit ihrem Song The Guesser. It's just a day. hörten den Song The Gather von Temples vom Album Sun Structures, erschien im Frühjahr und sicherlich eine der Platten, die im Jahresrückblick hier beim Sunday Service berücksichtigt werden wird. Der ist natürlich wie immer Anfang Januar zu hören und die Platte hier wurde nochmal total neu aufgelegt mit einer zweiten Bearbeitung, also mit einer zweiten CD dabei, in diesem Fall bearbeitet von Errol Elkin und Richard Norris. Errol Elkin kennt man ja als DJ und Remixer aus England. Richard Norris sagt mir jetzt nichts vom Namen her, aber auf jeden Fall nennen die beiden sich Beyond the Wizard's Sleeve und haben das komplette Album Sun Structures nochmal neu geremixt und sich dann Sun Restructured und da kommen leider die Remixe nicht an die Original heran. Das spricht für die Songs, dass sie schon so gut sind, dass sie keine Remixe mehr gebrauchen können. Oder aber auch an das Unvermögen vielleicht von Errol Elkin und Richard Norris, diese Musik nochmal so richtig einen draufzusetzen. Egal, hier trotzdem ein Song, der Sand Dance in Beyond the Wizard's Sleeve Reanimation. Secret in passing, a smile will last, but never on you. Guide the light through sinking from you. We have to be what we have to learn, we have to see things that we wish could be flames between. We have to learn, we have to see. things that we wish could be. Platte voller Remixe kann man hören bei Sun Restructured. Da werden die Temples nochmal geremixt von Beyond the Wizard's Sleeve, gerade eben die Reanimation des Songs Sand Dance, die Originale dann doch um einiges besser als hier. Die neuen Versionen. Ari Hest als nächstes, nein, Ari Hayut heißt er, nennt sich Ari Tape, so rum das Ganze. Ari Tape ist wiederum ein Künstler, also Ari Hayut, der in Berlin seine Zelte aufgeschlagen hat und dort aktiv ist und gerade eine EP veröffentlicht hat. Satellite Angel heißt die, davon haben wir den Titelsong. I keep my eyes on. Sunday Service und das gerade eben war natürlich ganz unverkennbar. Brian Ferry, der ist Jahrgang 45, genauso alt wie der gute alte, na wie hieß er noch hier, den wir vorhin hörten, Robert Wyatt. Die sind beide gleich alt, also 69. Und ja, Brian Ferry immer noch so frisch eigentlich wie zu seinen besten Zeiten bei Roxy Music. Evan Moore heißt sein neuestes Album, vor einigen Wochen erschienen, das 14. Studioalbum von ihm. Und ja, auch Roxy Music sind da irgendwie immer noch unterwegs mit einer Wiedervereinigung vor einigen Jahren. Auch Brian Ferry gehört noch dazu, obwohl das, glaube ich, wirklich mehr so auf Eis liegt und man sich vielleicht mal auf ein, zwei Bierchen oder wahrscheinlich in diesem Fall eher Cocktails trifft bei Brian Ferry. Und die neue Platte, keine große Überraschung. Die Songs klingen eigentlich, wie man sie von Brian Ferry erwarten tut. Und erstaunlich eher die Gastmusiker. Da ist zum Beispiel Johnny Marr dabei, den man von The Smith kennt. Mark Knopfler von Dire Straits. Flea von den Red Hot Chili Peppers. Und noch so einige andere große Namen, die man nicht wirklich raushören kann. Das klingt eigentlich wirklich nach Brian Ferry. Und sehr gut gemacht natürlich das Ganze, wenn man drauf steht. Hier ein weiterer Song von ihm, A Special Kind of Guy. Oh, Special Kind of Guy. Da wurde hier besungen von Brian Ferry, der Song von seinem neuen Album Evan Moore. Keine Überraschung, aber auch eine Platte, die man auf jeden Fall in dem Alter noch machen kann. Da habe ich doch schon irgendwie Respekt vor. Da gibt es andere Leute, die sich ziemlich daneben klingen, wenn sie in hohem Alter noch Musik machen. Ich bin jetzt kein großer Roxy Music oder Brian Ferry Fan gewesen, aber trotzdem kann man das mal ganz okay finden an dieser Stelle. Mal gucken, wie der andere Herr sich macht, wenn er denn 69 Jahre alt ist. José González, der sympathische Musiker aus Schweden, um den ist es ja relativ still geworden, zumindest was seine Solo-Sachen angeht. Er hat mit seiner Band Junip ein paar Platten veröffentlicht, die natürlich auch extrem erfolgreich waren. Er musste auf Tour gehen jahrelang, da bleibt keine Zeit für Solo-Aktivitäten. Da hat er Musik gemacht zum Film, zum Soundtrack The Secret Life of Walter Mitty und zuletzt auch einen Compilation-Beitrag für die How We Walk on the Moon, Red Hot and Arthur Russell Remix sozusagen. Aber jetzt steht sein neues Album in den Startlöchern. Es wird heißen Vestiges and Claws, erscheint Ende Februar, dort also noch ein bisschen. Aber es gibt schon mal eine neue Single von José González, Every Age. Every age has its turn. Every branch of the tree has to learn. Learn to grow, find its way. Make the best of this short-lived day. Take this seed, take this spade. Take this dream of a better day. Take your time, build a home, build a place where we all can belong. Some things change, some remain. Some will pass us unnoticed by. What to focus on, to improve upon, in the face of our ancient tribes. Feel so clear, feel so obvious, to each one of us. So ein Typ, den man unter hunderte von Stimmen raushören würde. José González war das mit Every Age, seine neue Platte Vestiges and Claws. Wie gesagt, erscheint 2015 im Februar. Wir noch so ein bisschen warten darauf, aber die Single hat ja schon mal so einen kleinen Vorgeschmack darauf gemacht, was uns dann erwarten wird. Er kommt dann auf Tour natürlich und ich kann euch nur raten, besorgt euch Tickets, sonst wird es ganz, ganz schnell ausverkauft werden. Die nächsten Künstler können nicht mehr auf Tour gehen, weil ihre aktive Zeiten liegen schon ein paar Jahre zurück. Hier kommt zum Beispiel Betty Harris. Now you call me on the telephone, telling me this and that. you can get your hat. Call the baby. Yourself a good thing. You were too blind to see. Collecting idle gossip. Well, let me tell you, you just lost me. Call your baby. Get your shoes, come on, baby. Don't wanna hear it. Das waren gerade mal 2 Minuten mit Betty Harris und dieser schöne Soul-Song ist vertreten auf einer Compilation des Londoner Soul Jazz Record Labels, die da heißt New Orleans Soul. The Original Sounds of New Orleans Soul zwischen den Jahren 66 und 76 kann man hier drauf hören. Das Ganze gibt es als Doppelvinyl, wahrscheinlich dann auch irgendwie als Doppel-CD oder sowas. Die Platte höre ich total oft zu Hause, kriege immer richtig gute Laune dabei, obwohl das überhaupt nicht meine Musik ist, mit der ich sozialisiert wurde. Macht trotzdem total viel Spaß und ich glaube, ich kann da ganz, ganz viel entdecken, wenn ich da erstmal eintauchen würde. Ich glaube, ich lasse es lieber, weil es wäre ein Fass mit offenem Boden. Hören trotzdem nochmal rein, hier kommt Francine King mit den Two Fools. Two-faced man is the worst thing in this land. And she won't listen, and he ain't true. So ain't but one thing that anybody can do. That's move on and let them two fools alone. Her head is so hard, she can't understand why she's always wrong. Soon she put him down. Cause one woman ain't good enough. He want everyone in town. Just move on and let them two fools alone. Say, fellas, how many times have you tried to tell a hard-headed woman a few things that everybody could see but her? And girls, don't it just be all feel that he can lie and cheat and never get caught? Funny, ain't it? A hard-headed woman always thinks she's right, slipping behind a man when he goes out at night. A two-faced man thinks every woman's a fool, but he will soon find out every fool has been to school. Just hold on and let them two fools alone. Two fools, that's where they are. Two fools, that's all they are. Two fools, do you see what I mean? Two fools, worst I've ever seen. Two fools, Fools, ein Song von Francine King von der New Orleans Soul Compilation. Musik zwischen den Jahren 66 und 76 veröffentlicht worden und richtig viel tolle Sachen drauf zu entdecken. Die nächsten Künstler heißen Skalpell, kommen aus Polen und machen ja ein bisschen Jazz mit elektronischen, sag ich mal, aber ja oldschool elektronischen Momenten drin. Transit heißt ihr neuestes Album und hier kommen Skalpell mit Siesta. Jazzmusik hat in Polen ja eine ganz, ganz große Tradition und Skalpell, das sind zwei Menschen, zwei Musiker aus Polen, die greifen das gerne hier auf ihrem Album Transit. Dazu so ein paar Old School Skills, wie man sie von alten Mowax-Platten kennt, also auch schon alles ein bisschen angestaubt, aber irgendwie dann doch ganz gut gemacht, das Ganze hier auf dem Album Transit. Hörten wir Skalpell mit dem Song Siesta. Diplo alias Wesley Pence ist ziemlich bekannter, berühmter Produzent, DJ und selbst auch Musiker, kann man eigentlich sagen. In diesem Fall kommt aus Philadelphia, habe ich schon gesagt gerade, und hat schon viele Leute produziert. MIA mit ihrem Debütalbum Arula und auch andere bekannte Größen, Beyoncé und ähnliche Sternchen waren mit dabei. Vor 10 Jahren erschien sein Debütalbum Florida. Das wurde gerade eben wieder aufgelegt. War auch letzte Woche ihr Album der Woche beim Sunday Service mit einer 2-1-CD mit Remixen und unveröffentlichten Tracks dabei, die auch alle so ein bisschen schon älter sind. Und wenn man die neueren Diplo-Sachen kennt, dann ist es schon so eine kleine, sag ich mal, Geschichte, wie er damals angefangen hat mit seinen ersten Tracks. Inzwischen ist es ja alles sehr viel bekannter, berühmter und wichtiger geworden. Damals war er noch ein bisschen grün in den Ohren, das hört man auch raus bei einigen Songs und das macht ihn auch gerade so sympathisch. Hier kommt Diplo mit dem Song Sarah. We'll be right back. 3 hours in the pool. I became part of the water, and part of the air, part of all the color in the air, part of space, and it was me and I was it, you know. And all melted in together, that's why I stayed there so long. I didn't realize. I remember dancing.